Erster Teil. Finden Sie Ihre innere Stimme. Zusammenfassung und eine letzte Herausforderung. Am Ende dieses ersten Teils, in dem es darum ging, die innere Stimme zu finden, wollen wir noch einmal eine Brücke zu unseren wichtigsten Zielen schlagen. Wir wissen, dass zwischen dem Besitz von großem Potenzial und der tatsächlichen Verwirklichung eines Lebens voller Größe und Beiträge, zwischen der Erkenntnis, dass es in der Arbeitswelt enorme Probleme und Herausforderungen gibt und der Entwicklung von innerer Stärke und moralischer Autorität, durch die wir aus jenen Problemen ausbrechen und Teil ihrer Lösung werden können, eine schmerzhafte Lücke klafft. Ich möchte Ihnen erneut diese einfache Denkweise im Hinblick auf das Leben nahelegen, nämlich dass einer ganzen Person, Körper, Verstand, Herz und Geist, mit vier Grundbedürfnissen, Leben, Lernen, Lieben, ein Lebenswerk schaffen und vier Intelligenzen oder Fähigkeiten, physisch, mental, emotional und spirituell, und deren höchsten Manifestationen, Disziplin, Vision, Leidenschaft und Gewissen, die alle die vier Dimensionen der inneren Stimme, Bedürfnis, Talent, Leidenschaft und Gewissen repräsentieren. Wenn wir diese Intelligenzen und ihre höchsten Manifestationen respektieren, entwickeln, integrieren und ins Gleichgewicht bringen, entzündet die Synergie zwischen ihnen das Feuer in uns und wir finden unsere innere Stimme. Vielleicht interessiert es Sie, dass ich das Konzept und die Sprache des inneren Feuers erstmals in dem Buch »Der Weg zum Wesentlichen«, das ich zusammen mit Roger und Rebecca Merrill schrieb, eingeführt habe. Jahre später bat mich das Organisationskomitee für die Olympischen Winterspiele 2002 in Salt Lake City um Erlaubnis, das innere Feuer entzünden als Hauptthema der Spiele zu verwenden. Ohne zu zögern sagte ich, natürlich, es wäre mir eine Ehre. Es war inspirierend und spannend für mich, wie sie dieses Thema dann benutzten, um das wundervolle Potenzial des menschlichen Geistes darzustellen. Ein paar Wochen nach den Spielen erzählte mir der Präsident des Organisationskomitees, Mitt Romney, soweit er wisse, sei es zum ersten Mal in der Geschichte der Olympischen Spiele gelungen, ein überdauerndes Thema zu schaffen, das in den Herzen und Köpfen der Sportler, der freiwilligen Helfer und der Zuschauer auf der ganzen Welt wirklich Wurzeln schlug, mit dem sich alle identifizierten. In Kapitel 1 habe ich erläutert, wo unsere innere Stimme meiner Ansicht nach liegt. Dort, wo sich unser Talent, unsere natürliche Gaben und Stärken, unsere Leidenschaft, jene Dinge, die uns von Natur aus Energie verleihen, die uns erregen, motivieren und inspirieren, die Bedürfnisse, auch das, was die Welt so nötig braucht, dass sie uns dafür bezahlt, und unser Gewissen, jene leise Stimme in uns, die uns sagt, was richtig ist und uns dazu bewegt, es wirklich zu tun, überschneiden. Ich habe außerdem gesagt, dass unsere innere Stimme, unsere Berufung, der Code unserer Seele darin liegt, dass wir eine Arbeit im Beruf, in der Gemeinde oder in der Familie machen, die unser Talent anzapft und unserer Leidenschaft Nahrung gibt. Eine Arbeit, die aus einem großen Bedürfnis in der Welt erwächst, zu dessen Erfüllung unser Gewissen uns treibt. Ist Ihnen die Ähnlichkeit zwischen diesen vier Dimensionen der inneren Stimme und den vier Attributen der persönlichen Führung, Vision, Disziplin, Leidenschaft und Gewissen aufgefallen? Zwei der Begriffe, Leidenschaft und Gewissen, sind identisch. Die beiden anderen, Talent und Bedürfnisse, sind Parallelen zu Disziplin und Vision. Die Geschichte von Muhammad Yunus in Kapitel 1 verdeutlicht die vier Dimensionen der inneren Stimme wunderbar. Wie fand er seine innere Stimme? Zuerst spürte er ein Bedürfnis. Sein Gewissen inspirierte ihn dazu, aktiv zu werden. Da sein Talent zu dem Bedürfnis passte, disziplinierte er es, um eine Lösung liefern zu können. Die mit dieser Lösung verbundene Arbeit nutzte nicht nur sein Talent, Sie zapfte auch seine Leidenschaft an. Aus dem Bedürfnis erwuchs eine Vision. Die Kapazität der Menschen und der Institutionen zu vervielfachen, um ähnliche Bedürfnisse auf der ganzen Welt erfüllen zu können und sie dadurch zu inspirieren, ihre innere Stimme zu finden. Am Ende dieses ersten Teils, finden Sie Ihre innere Stimme, gebe ich Ihnen nun ein Versprechen und stelle Sie vor eine Herausforderung. Mein Versprechen lautet, wenn Sie die vier Dimensionen Talent, Disziplin, Vision, Leidenschaft und Gewissen auf irgendeine Rolle in Ihrem Leben anwenden, können Sie in dieser Rolle Ihre innere Stimme finden. Die Herausforderung ist einfach. Nehmen Sie zwei oder drei der primären Rollen in Ihrem Leben und stellen Sie sich in jeder dieser Rollen die vier folgenden Fragen. Erstens, welches Bedürfnis spüre ich in meiner Familie, meiner Gemeinde, in der Organisation, für die ich arbeite? Zweitens, besitze ich ein echtes Talent, mit dem ich dieses Bedürfnis erfüllen kann, wenn ich es diszipliniere und anwende? Drittens, zapft die Chance, das Bedürfnis zu erfüllen, meine Leidenschaft an? Viertens, inspiriert mein Gewissen mich dazu, aktiv zu werden und mich dafür einzusetzen? Falls Sie alle vier Fragen bejahen können und es sich zur Gewohnheit machen, einen Aktionsplan zu entwickeln und dann auf seiner Grundlage zu arbeiten, werden Sie, das garantiere ich Ihnen, beginnen, Ihre wahre innere Stimme im Leben zu finden. Einem Leben, das von tiefem Sinn, Zufriedenheit und wahrer Größe erfüllt ist.